Inna lillahi ta'ala hukukan fil Islam. Man lam ya'ti biha lam yakun musliman. Allah subhanahu wa ta'ala hat Rechte im Islam. Wer sie nicht erfüllt, er ist kein Muslim. كإخلاص العبادة له سبحانه في إخلاص العبادة dass die Gottesdienste, die Ibadat, nur ihm einzig und alleine ausgeführt werden. والكفر بما يعبد من دونه. Und dass man Kufr macht an all das, was die Menschen außer ihn anbeten, der Baraka wa Ta'ala. وبالصياح عولوا علينا تقدم الطلائع الجهاد تقودهم قعيدة الجهاد ليرجعوا الأقصى من الأعادي ويرجعوا خلافة الرشاد هم الرجال والرجال قلة هم السدود عن حياض الملة Ist Allah subhanahu wa ta'ala nicht Al-Hakim? Ist er nicht der Richter? Ist Allah subhanahu wa ta'ala nicht der Mushari'a, der Gesetzgeber? Ja? Ist Allah subhanahu wa ta'ala nicht Malikul Mulk? Yu'til Mulke men yasha. Ist er nicht der Besitzer der Herrschaft? Und er gibt die Herrschaft, wenn er möchte. Ja? Ist, sagt Allah subhanahu wa ta'ala nicht Inil Hukmu ila Lillah? Das Gesetz, die Gesetzgebung gehört nur Allah, einzig und alleine. صمال أقبرت رؤى عناها بأرضها وطهرت رباها جزيرة العربي دعت ليوثها فأنشب الطغاة في نيوبها. Wer diese zwei Sachen nicht hat, er ist kein Muslim. Das ist Hakullah subhanahu wa ta'ala. Dass du nur Allah subhanahu wa ta'ala anbetest und dass du dich lossagst und Kufr begehst in all das, was neben Allah angebetet wird. Talas. Deswegen ist es unsere Pflicht, dass wir sagen, jeder, der Gesetze macht außer Allah, ist ein Kafir. Und wir halten ihn für den Kafir und wir sagen uns von ihm los und wir kämpfen nicht auf seinen Weg. Und wir wollen nicht sein Gesetz verteidigen oder beschützen. Gar nicht. نحن الذين بايعوا أسامة على الجهاد ما حين ساعة نحن الذين بايعوا أسامة على الجهاد ما حين ساعة Mit den Muschrikin nicht? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die, ganz besonders die, die sich zum Islam bekennen. Ja? Deswegen werden wir sehen, dass als die Muslime, die Rafida, die schlimmsten Muschrikin, als sie sie als einen Mezheb anerkannt haben, ja, haben die Muschrikin sich auf eine katastrophale Art und Weise verbreitet und haben ihnen am Ende ein Messer in den Rücken. Ey. Was? Gestochen. Ich wollte nur sehen, ob ihr dabei seid. Dass jemand nicht sagt. Was weiß ich was? Wie auch immer. Ja? Wie, dass ihr dabei seid, Barakallahu fikum. Warum? Weil Messer Jaferi und man hat sie. Ja? Subhanallah. Das sind Muschikin. Es war er. Am Ende haben das die Osmanen eher auf ihrer Haut gespürt. Ja, anstatt dass sie gegen Rafida kämpfen, dass sie sie auslöschen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie sie irgendwo vertreiben nach China oder nach, wo sie hingehören. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sie haben sie gelassen. Und als sie hier in Wien waren, haben die Rafida von hinten zugeschlagen und das war's. Und das gehört sich auch so, wallahi ladim. Ja? Man sucht Awliyat. Man rettet den Dunya nach und lässt ja, sein eigenes Land von den Schia, von den Muschikin kaputt machen. La hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, wenn die Muslime, nehmen wir an, in Syrien oder irgendwo anders, keine Ahnung, nehmen wir Djibouti oder was weiß ich, sie rufen Scharia auf. Ja? Sie werden sofort den Muschikin den Tauhid erklären und geben. Ja? Wenn sie Tauhid annehmen, wird ihnen befohlen, dass sie Salah verrichten, das Gebet. Wenn sie das annehmen, wird ihnen befohlen, dass sie Zakat zahlen. Wenn sie das alles ablehnen oder irgendeiner dieser Sachen ablehnen, wird man gegen sie Krieg führen. Ja? Ich habe nicht gesagt, die Ulema sagen nicht Kutilu, sondern Kutilu. Was ist der Unterschied zwischen Kutilu und Kutilu? Kutilu ist, tötet sie und Kutilu ist, bekämpft sie. Kutilu, sie werden bekämpft also. Ja? Militärisch, Kutilu. Und Kutilu bedeutet, sie haben alles. Aber wenn man sagt, man bekämpft sie, was bedeutet das? Das bedeutet, du gibst ihnen noch eine Chance, dass sie tauber machen. Ja, was hat Abu Bakr zum Beispiel mit den Murtadin gemacht? Qatalahum. Er hat sich militärisch bewaffnet, hat Leute dort hingeschickt, haben gesagt, kommst zum Islam zurück. Oder wir machen euch fertig. Die wollten nicht. Ja? Die haben sie fertig gemacht. Aber sie haben noch immer diese Tür der Tauba offen gelassen. Damit die Leute sagen, okay, halas. Ja? Weil sehr oft folgen die Leute ihren, was? Nein. Ruus. Die Köpfe. Aywa. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Die Leute folgen den Köpfen. Ja? Den Hojas, den Imamen, den Schuyuch, den Königen. Ihnen folgen sie. Wenn dieser König weg ist, er sagt, halas, jetzt, ja, so wie es aussieht, wir werden uns der politischen Situation anschließen. Aywa. Subhanallah. Zum Beispiel in vielen muslimischen Ländern, in dem Sinne in Europa, ja, in Europa hat, was heißt in Europa? Halbe arabische Welt waren Kommunisten. Nicht nur in Europa. Ja. Fast alle arabischen Länder waren kommunistische Länder. Ja. Alle. Libyen, bei Tunesien weiß ich nicht. Ägypten auf jeden Fall. Irak, Syrien. Ja. Alles Kommunisten. Ja. Bei uns auch hier irgendwo in Europa und da in der Nähe. Ja. Diese Leute, Muslime, haben sich dem Kommunismus angepasst. Ja. Die haben sich der politischen Situation angepasst. Sofort. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Warum? Weil niemand hat ihnen die Religion erklärt, la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Heute glauben die Leute, das geht noch immer. Ja? Weil diese Menhaj haben sie vor ihren Vätern angenommen. Wenn Sadat an der Macht ist, alle sind für Sadat. Ja? Wenn Anwar Sadat und wenn der andere, wie heißt der? Abdul Nasir. Wenn der Herrscher ist, alle passen sich ihm an. Wenn Mubarak ist, alle passen sich Mubarak an. Und jetzt ist Mursi. Die Leute werden sich Mursi anpassen. Ja? Und nur die wenigsten sind gegen alle diese Leute. Ja? Sie sind gegen jeden, der nicht mit Scharia regiert. Egal, ob er Ägypter ist oder nicht. Ja? In Tschetschenien zum Beispiel das Gleiche. Jetzt ist Kadyrov. Die meisten Leute sind für Kadyrov. Ja? In ihren Herzen sind sie gegen ihn. Aber äußerlich wird keiner das sagen. Außer eine kleine Gruppe. Sie sagen äußerlich, was sie über Kadyrov denken. Ja? Und überall dort, wo Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, diesen Funken des Imans schützt, subhanahu wa ta'ala. Ich habe ja letztens den Brüdern erzählt. Zum Beispiel, ein Bruder hat letztens seinem Sohn so einen bosnischen Fußballtrikot gekauft. Mit irgendeinem bosnischen Fußballspieler, mit einem muslimischen Namen. Ich sage, was soll das? Das ist Blödsinn. Wir tragen solche Trikots nicht. Ja? Oder brasilische, wo ja sind. Brasil ist ja noch schlimmer. Brasil ist hundertprozentig christliches Land. 100%. Ja? Verstehst du mich, Barak? Diese Trikots, Fenerbahce, was weiß ich, alles Blödsinn. Sowas tragen wir nicht. Ja? Und dann, zum Beispiel ein Tschetschener, er kommt Tschetschenien. oder hier? Wieso tragst du Tschetschenien? Wieso? Ja? Wieso tragst du Tschetschenien? Das ist eine Frage. Wieso trägst du ein T-Shirt, wo drauf Tschetschenien steht? Ist Tschetschenien ein islamischer Staat? Wieso schreibst du nicht Doka Umarov zum Beispiel? Ja? Oder Iowa, islamischer Imarat von Kaukas. Wieso schreibst du das nicht? Ja, hast Angst von Kadyrov? Also wieso schreibst du nicht Kadyrov Sabaka? Ah, geht nicht. Tschetschenien. Ja? Wenn ich zum Beispiel Tschetschenien tragen würde, in meinem Land, um die Kuffar zu provozieren, das wäre was anderes. Ich bin ja kein Tschetschene. Ich kann das machen. Ja, ich provoziere, weil dort kämpfen unsere Brüder mit den Kuffar und ich provoziere ihre Brüder. Ja, das wäre was anderes. Aber du als Tschetschene, wenn du das trägst, das ist gleich was? Nationalismus. Verstehst du, Barakallahu fikum? Ja? Deswegen, man muss schon ehrlich und präzise sein. Ja? Allahu Musta. Letztens habe ich gehört, irgendein Tschetschene hat gesagt, wir regeln das mit tschetschenischem Gesetz. Nicht mit islamischem Gesetz. Der ist Kafir. Und jeder, der ihn nicht als Kafir akzeptiert, ist auch ein Kafir. Ja? Jeder, der das tschetschenische Gesetz will, ist ein Kafir und er ist kein Muslim. Es gibt kein tschetschenisches Gesetz für uns. Und auch kein türkisches. Oder wir haben einen kurdischen Kodex. Ja? Wenn jemand mich beleidigt, dann werde ich was machen mit ihm. Keine Ahnung, wir schleifen ihn mit Traktor durch die Straßen. Ja? Piratenkodex. So etwas gibt es für nichts. Bei uns gibt es nur Koran und Sunna. Das ist unser Kodex, unsere Regeln. Und wenn ihr hört, dass jemand so etwas sagt, wir haben unsere albanische Regeln. Albaner haben auch ihre Regeln, ihre Kanun, ihre Gesetze. Ja. Alte Leute, zum Beispiel hier in Wien, wenn Albaner gegeneinander raufen, wisst ihr, was passiert? Der eine schlägt dem anderen Zahn raus, tak, tak, tak. Die machen nicht Anzeige. Das ist Blamage, sondern sie gehen zu albanischen Richter. Ein alter Albaner kommt und sagt, ja, du musst jetzt 20 Hühner schlachten und du musst das zahlen und du musst dies machen. Ja, der eine Bruder hat. Allah mustan. Scharia. Allah mustan. Hasbun Allah wa ni'mal wakeel. Gehen wir weiter, inshallah ta'ala. Suleiman ibn Abdillah, rahimahullah ta'ala, sagt, Men ajabu tawhid. دوه إلى بقية حقوق الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة وحج وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقا وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعا. Der Sheikh sagt, رحمه الله تعالى, derjenige, der dem من أجابوا توحيد, was bedeutet das? Die werden zum Tauhid gerufen und sie akzeptieren ihn. Ja? Die, die den Tauhid annehmen, sie werden in andere Hukuk des Islams gerufen. Seine Verpflichtungen gegenüber dem Islam. Du kommst, erklärst in den Tauhid. Er muss sich von seinen Götzen lossagen. Wir gehen jetzt, keine Ahnung, irgendein pakistanisches Berg oben, finden ein Dorf, sie haben Götzen. Sie haben Bilder auf den Wänden, sie machen Sajd dazu. Wir kommen oben und erklären ihnen den Tawhid. Wir sagen, wie ist das möglich? Ihr seid Muslime, ihr betet dieses Foto an oben, dieser Scheich, der vor 200 Jahren gestorben ist, ja, und macht da irgendwelche Rituale, die nichts mit dem Islam zu tun haben. Ja. Wir erklären ihnen den Tawhid. Ja. Wenn sie ihn annehmen, erklären wir, wir reden überhaupt nicht über die zweite Möglichkeit. Wir reden jetzt mal über die erste. Wenn sie ihn annehmen, erklären wir ihnen denn die anderen Verpflichtungen gegenüber dem Islam, wie zum Beispiel As-Salah, das Gebet, und das Fasten, und Zekah, und Hajj, und andere Sachen des Islams, ja, äußerliche Scharia des Islams. Ja. Ihre Verpflichtungen gegenüber dem Islam, wenn sie das alles akzeptieren und annehmen, dann haben sie Islam Hakkan angenommen. Dann haben sie wirklich Islam angenommen. Ja. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn jemand nur einen Teil des Islams annimmt und den anderen verleugnet, oder er hat Islam nicht angenommen, Shabab. Deswegen wundere ich mich, dass die Leute kommen und sagen, ja, er betet zwar, aber er ist bei der demokratischen Partei oder er ruft zur Demokratie auf. Ich sage, schlimmer geht es ja gar nicht. Schlimmer geht es überhaupt nicht. Wie kann das möglich sein? Ja? Oder, ja, mein Nachbar ist Er betet, Mashallah, ich sei immer in der Moschee und so, aber er ist Offizier bei der Armee. Der was? Was ist das für ein Moslem? Das ist überhaupt kein Moslem. Wenn er Offizier ist in der bosnischen Armee, ist er ein Kafir? Oder nicht? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ. Die Ungläubigen sind kämpfen auf dem Wege des Taguts. Ja? Die Leute, noch immer, du darfst, zum Beispiel, schau wie, Allahu Akbar, Zalimin, diese Murjia. Ja? Diese Murjia haben noch vor ein paar Jahren, ja, bevor diese ganze arabische Revolution begonnen hat, in Tunis und Libyen und Ägypten und Syrien und so. Die haben gesagt, was haben sie gesagt? Die haben gesagt, ja, die Präsidenten, die regieren nicht mit Scharia, man könnte sagen, die sind Kuffar und so, aber nicht die Polizisten, das sind Muslime. Ich sage, schau, was für ein Schwachsinn. Als Kampf begonnen hat, sofort sagen die, das sind Kuffar. Ah, jetzt sagst du Kuffar, warum? Damit du auf ihn schießen darfst. Ja? Wieso hast du vorher nicht gesagt, er ist ein Kafir? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die Leute passen den Islam an, ihren Shahawat, so wie es ihnen passt. Ja? Der Beschützer des Taghuts, und in diesem Sinne Taghut, das Gesetz des Taghuts, seine Wächter und Beschützer, und die auf seinem Wege kämpfen, sind Kuffar. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Mashallah, Allah, ich war Istanbul, ich war auf dem Flughafen, ich habe gebetet, Mittagsgebet, auf einmal ein Polizist kommt rein, hat Waffe und so und gibt seine Kappe und betet neben mir. Mashallah, früher dürfte man das nicht. Man dürfte das früher nicht. Und? Ja, vielleicht war es besser, dass man es nicht dürfte. Ja, es war leichter für die Menschen. Klarheit. Ja. Aber jetzt, er ist bei den Tawarit, schützt das Gesetz des Taguts, bestraft den, der sich diesem Gesetz widersetzt. Er bestraft nicht. Für was hast du ihn verhaftet? Im Namen Allahs? Ja? Oder im Namen des Taguts? Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Er betet, Mashallah, er betet. Was betet er? Was? Wenn er den Asseln des Islams nicht hat, die Fundamente des, er ist überhaupt kein Muslim geworden. Nimmt Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet von jemandem, der kein Muslim ist? Sicher nicht. Dieser Polizist ist sicher nicht Muslim. Weil für wen kämpft er? Für wen tut er Wache? Für wen trägt er diese Waffe eigentlich? Fi sabilillah? Nein, wallah. Fi sabili, Dustur Kemal Atatürk. Auf diesen Weg trägt er diese Waffe und diese Marke. Auf dem Weg von wem? Ja, von der Verfassung von Kemal Atatürk. Und nicht vis-à-vis Koran und Sunna. Und das gilt für jeden. Egal, ob in ein muslimisches Land oder ein anderes Land. Allahu Akbar. Allahu Musta'an. Aywa. Wa in imtana'u an shay'in min dhalika. Falqitalu baqin. Ja? Baqin bihalihi ijma'an. Wenn sie irgendeine Sache ablehnen. Sie sagen, Halas, wir nehmen La ilaha illallah an, wir nehmen Tawhid an, aber das wollen wir nicht. Der islamische Herrscher wird sie weiter bekämpfen, ijma'en, ohne Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten, bei den vier Mezheb. Ja? Die sagen, okay, wir werden alles machen, aber wir werden nicht im Ramadan fasten. Der Khalifa, der Sultan, wird eine Kampftruppe schicken und sie werden gegen die Krieg führen, bis sie nicht sagen, okay, wir fassen im Monat Ramadan. Ohne Wenn und Aber. Ja? Jemand wird kommen und sagen, okay, wir haben ja keinen islamischen Staat, wir werden das nicht in Tat umsetzen können. Wir reden ja auch nicht von uns. Wir reden Ilm, Wissenschaft, die wir erlernen. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Damit du weißt, damit du heute die Situation überhaupt verstehen kannst. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Damit du die Situation verstehst. Vorhin habe ich mir Mursi angeschaut. Wallahi, das war sowas von lächerlich. Er hat die ganze Zeit von unserer Nation. Und unsere Nation hat gezeigt, dass wir, Mashallah, und unsere... Was für Nation hat gezeigt? Was für... Welche Nation? Seit dem Fall der Osmanen lebt ihr unter wen? Taghut einer nach dem anderen. Eure besten Söhne habt ihr in den Knast gesteckt. Die besten Söhne habt ihr gehängt. Habt ihr erschossen? Nur Müll ist geblieben. Und dann wollt ihr unsere Nation, Nation von Jehle. Fragt man die richtigen Ulema und die richtigen Männer unter den Ägyptern, was sie über Mursi sagen. Die werden sagen, ja, Kakerlaken an alles, Wallah. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Unsere Nation hat gezeigt, dass wir können, Subhanallah, das Volk sucht sich aus, wer regiert. Nicht ich bin der Sultan, nicht ich bin der, der regiert. Das Volk ist regiert, ist das, das regiert. Das Volk ist das, das, den Hukm, die Macht gibt und von wem es die Macht wegnimmt. Richtiger Kafir, Mushrik, Wallahi Ladim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Sag, O Allah, du bist derjenige, der die Macht, das Gesetz demjenigen gibt, dem es will, und es nimmt, und du nimmst es weg, von wem du es willst, sagt Allah tabaraka ta'ala. Und er spricht das ägyptische Volk und sagt, ihr seid die Herrscher des Landes. Ihr gebt die Herrschaft, wem ihr wollt. Und ihr nehmt sie weg, von wem ihr wollt. Ihr entscheidet, mit was? Mit euren Stimmen. Wenn die Mehrheit von euch ihn als Präsidenten will, ihr wählt ihn und er ist Präsident. Wenn ihr wollt, dass er weggeht, er wird weggehen. Weil ihr habt es schon einmal gezeigt, unser stolzes Volk, dass wir zusammen, also Mubarak weggegeben haben. Und jeder, der kommt, das Volk kann ihn weggeben. Versteht ihr diese Sache? Schirk, Allahs Eigenschaften gibt er einem dem Volk. Allahu Mustan. Wie viel Prozent sind überhaupt Analphabeten dort? Ja? Wie viel? 40%. Allahu Mustan. Und nur 33% sind überhaupt auf diese Wahlen gegangen, diese letzte Wahl. Ja? Nur 33%. Wo ist der Rest des Landes? Ich kann euch garantieren, mit Allahs Tabarikatara Erlaubnis, dass dieses Rest, der Rest, der nicht gegangen ist zu wählen, eine große Zahl, inshallah ta'ala, sind Mu'minun, Muwahidun. Die sagen, na Allah, wir mischen uns nicht ein. Aber Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns diese Prüfungen entsprechend unseren Taten. Und wir akzeptieren das und wir sind schuld. Für jedes Übel, was zustößt, sind wir selber schuld. Weil wir nicht gehorsam sind. Aber dass wir eine offensichtliche Blödheit machen und dort wählen gehen, einen Lügner, Betrüger, das werden wir bestimmt nicht machen. Denkt ihr wirklich, die Muslime von Sinai zum Beispiel, die vor ein paar Monaten von Mursi selber mit Granaten beschossen worden sind, glaubst du, die waren, die hat irgendwer gefragt, was da, sagt ihr über die neue Verfassung? Die werden sagen, du kannst mit dieser Verfassung, weißt du, was machen, wenn du kein Toilettpapier hast. Ja, nimm dir deine Verfassung. Ja, jo. Drei Blätter statt drei Steinchen. Ja, jo. Allahu Mustan. Allahu Mustan, Allahu Mustan. Aywa. Dann sagt Sheikh Suleiman, Inna lillahi ta'ala hukukan fil Islam. Man lam ya'ti biha, lam yakun Musliman. Allah subhanahu wa ta'ala hat Rechte im Islam. Wer sie nicht erfüllt, er ist kein Muslim. كإخلاص العبادة له سبحانه في إخلاص العبادة dass die Gottesdienste, die Ibadat nur ihm einzig und alleine ausgeführt werden, والكفر بما يعبد من دوني, und dass man Kufr macht an all das, was die Menschen außer ihn anbeten, tabaraka wa ta'ala. Zwei wichtigste Sachen hat er erwähnt. Wer diese zwei Sachen nicht hat, er ist kein Muslim. Das ist Hakullahi subhanahu wa ta'ala. Dass du nur Allah subhanahu wa ta'ala anbetest und dass du dich lossagst und Kufr begehst in all das, was neben Allah angebetet wird. Halas. Ja? Und wir haben gesagt, bezüglich dieser Sache, jemand wird kommen und sagen, wie kannst du das sagen, wie kannst du? Ja? Ist Allah subhanahu wa ta'ala nicht Al-Hakim? Ist er nicht der Richter? Ist Allah subhanahu wa ta'ala nicht der Mushari'a, der Gesetzgeber? Ja? Ist Allah subhanahu wa ta'ala nicht Malikul Mulk? Yu'til Mulke men yasha. Ist er nicht der Besitzer der Herrschaft? Und er gibt die Herrschaft, wenn er möchte. Ja? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala nicht Inil Hukmu ila Lillah? Das Gesetz, die Gesetzgebung gehört nur Allah, einzig und alleine. Ja? Deswegen ist es unsere Pflicht, dass wir sagen, jeder, der Gesetze macht außer Allah, ja, ist ein Tagut. Und wir halten ihn für einen Kafir und wir sagen uns von ihm los und wir kämpfen nicht auf seinen Weg. Und wir wollen nicht sein Gesetz verteidigen oder beschützen. Gar nichts. Ja? Im Gegenteil, die Kuffar sind sich selbst Beschützer. Ja? Halas, dass wir jetzt momentan, sage ich, schwach sind, ja, bedeutet das, du darfst Kuffer machen? Bedeutet das, dass du schwach bist und dass du kein Land hast und keine Heimat, ja, und keinen Schutz in welchem Sinne hast? Bedeutet das, du darfst machen, was du willst mit der Religion? Du darfst dich rasieren, wann immer du willst? Du darfst das Gebet aufgeben, wann immer du willst? Du darfst Kufriyat machen, wann immer du willst? Ja? Allahu Musta'an, wann werden die Muslime endlich ihre Augen aufmachen? La hawla wa la quwwata illa billah. Die kommen, manche reden, sagen, ich wäre extrem, ich wäre Allahu Musta'an. Ja? Hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. Aber ehrlich gesagt, dass die Leute sagen, ich bin extrem, ja? Ich bin extrem oder ich bin streng oder ich bin das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus dem Mund der Brüder rauskommt, der Shabab. Ja? Das kommt aus dem Mund von irgendeinem Teufel, der sich als Da'ia ausgibt, oder irgendein Hodja, oder die Leute schauen auf ihn, die glauben, er wäre ein Alim oder ein Sheikh. Ja? Von ihm kommen solche Aussagen, ja? Und er sagt sie irgendwo unter den Shabab, ja, der geht's nicht, der redet, der ist urextrem und der ist so und der ist so und so. Und dann verbreiten die Brüder, ich habe gehört, es wird gesagt, und dann, Allahu Musta'an. Versteht ihr mich? Allahu Musta'an. Extrem. Allahu Musta'an. Wallahi, ich kann nichts anderes sagen. Ich habe von den Leuten nie was verlangt. Ja? Ich habe nur den Leuten gesagt, sie sollen ihre Religion lernen. Ja? Und sie sollen sich von dem Schirk lossagen. Weil wenn sie es nicht machen, sind sie keine Muslime. Das Gesetz hat Allah offenbart, tabaraka wa ta'ala. Wa man yakfur bi ta'gut. Wer Kufr in den Ta'gut macht. Wa yu'min billah und an Allah glaubt, so einer hält sich an das starke Seil, das nicht reißt. Ja. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Den Islam hat Allah offenbart, der barakallahu ta'ala. Und wir werden den Islam weitergeben. Und wir werden nicht sagen, wenn ich jetzt, letztens, das ist wirklich lächerlich. Ja? Das ist lächerlich und das muss man schon sagen. Ja? Angeblich ein Sheikh oder Da'i oder Alim oder Mufti oder Sheikhul Islam, was weiß ich, was er ist, hat gesagt, wenn neben mir ein Hoja sitzt, zum Beispiel ich bin jetzt zu Besuch in irgendeiner Moschee und dort ist irgend so ein Schnurrbart-Hoja, ein Hoja ohne Bart, ja, irgend so ein glatt rasierter Fotomodel-Hoja. Ja. Und die Leute fragen mich, ist Bart rasieren haram? Ich kann nicht sagen haram, sonst wird der Hoja böse und seine Befolger werden nie wieder von mir was hören wollen. Ich werde sagen, Bart rasieren ist haram. Ja? Auch wenn dich die Leute rausschmeißen. Wie kannst du etwas sagen über Allahs Religion, was nicht stimmt? Wie kannst du sagen, Bart rasieren darf man oder es geht oder Allahu Akbar. Für wen hast du das gemacht? Kannst du sagen, ich habe für Allah ich habe im Namen Allahs auf Allah gelogen. Ich habe im Namen Allahs etwas Falsches über Scharia gesagt. Ja? Stellt es euch vor, barakallahu fikum. Ich sitze jetzt hier und ich bekomme eine Frage, die ist gefährlich. Ja. Darf man Krawatte tragen? Jetzt zum Beispiel Direktor von der Moschee ist irgend so ein Epo-Krawatte. Abu Krawatte ist Direktor. Und der Direktor sagt, darf man Krawatte tragen? Und ich denke mir jetzt, wenn ich sage, Krawatte ist haram, das ist der Schebuch bil Kuffar. Und außerdem, Krawatte kommt von Kroate. Die Kroaten haben das erfunden, diese Krawatte. Kroaten! Naudu billah. Aywa. Allahu Akbar. Elohim. Oder es ist gefährlich, wenn ich jetzt sage, irgendwer wird mich zusammenschlagen. Oder irgendwo dort im Hintergrund steht jemand mit einem Gewehr. Und wenn ich sage, ja, soll ich jetzt sagen, ja, Krawatte ist halal? Dann sage ich lieber überhaupt nichts. Ich sage, keine Ahnung. Na, keine Ahnung, darfst du auch nicht sagen. Allahu alem. Lieber sagst du nichts, als dass du sagst, ja, Bartrasin ist nicht haram. Du hast gelogen. Und wenn du das gelogen hast, dann ist das ein großes Problem. Diese Leute werden niemals die Wahrheit erfahren. Ja? Aber wenn du sagst, Bartrasin ist haram, dieser Schnurrbart Hoja, du redest überhaupt nicht über ihn. Bartrasin ist haram. Ja, aber unser Hoja rasiert sich, sagst du. Hm? Vielleicht hat er keinen Bartwuchs. Ja. Von Natur aus gibt es so etwas, das ist ja kein Eib, oder nicht? Das ist ja kein Mangel, wenn man von Natur aus keinen Bart hat. Ja? Aber es ist eine Schande, wenn sich ein Muslim rasiert. Eine große Schande. Ja? Dass man keinen Bart hat von Natur aus. Allah ist Khalik, der Schöpfer. Und er hat dich so erschaffen, das passt zu dir. Ja? Dass du zum Beispiel, du bist ohne Bart, du bist jetzt 50 Jahre alt und hast keinen Bart von Natur aus. So hat dich Allah erschaffen. Das passt zu dir. Ja? Wenn du jetzt zu irgendeinem Chirurgen gehen würdest und der näht dir einen Bart an oder irgendwas, das würde dir überhaupt nicht passen. Weil Allah hat dich im welchen, wie hat er dich erschaffen? Im schönsten Ehe? In schönster Gestalt, Barakallahu Fikum. Ja? Der hat dich erschaffen, das passt zu dir, Allahu Akbar. Ja? Manche Brüder, ich habe meinen Bart seit 2000, circa. Allah, so ist er, geht nicht mehr, Allah. So ist er gewachsen, geht nicht mehr. Ich habe ihn nie gekürzt, Wallahi Ladim. So ist er, Allah, geht nicht mehr. Was soll ich jetzt machen? Ja? Bei manchen Leuten, Bart ist bis da. Aber das passt so zu ihm. Ja? Der Professor hat gesagt, lass deinen Bart, lass ihn so, so passt er zu dir. Allah hat dich so erschaffen und so. Ja? Ah, ich glaube, eine Sahaba, der hatte nur drei Haare da. Was ist die Geschichte? Ah, es gibt so eine Überlieferung darüber. Barakallahu fikum. Ala kulli hal. Dass du jetzt. Ja? Ich sage dir, das Brasilien ist haram, die Hälfte der Jemaah oder zwei Drittel der Jemaah. Ha? Alle werden sagen, Allahs, wir hören nie wieder von dir was. Du hast unseren Hodja beleidigt. Ha? Oder du bist, was weiß ich was, oder du bist, ha? Ich bin für dich gestorben. Aber zwei, drei Leute wird Allah subhanahu wa ta'ala recht leiten. Und sie werden sagen, subhanallah, schau, das ist schon komisch. Er ist ein Imam, hier und er tut sich rasieren, das ist schon ein bisschen eigenartig. Und dann werden sie beginnen, sich Gedanken zu machen über diese ganze Show, die er gesehen hat. Und die Leute werden reden. Und er wird sich Sachen anhören. Ja? Und vielleicht macht er da und sagt, Allah, ich bin der Sirat al-Mustaqim. Oh Allah, leite mich recht. Ja? Und einer von ihnen wird sagen, Wallahi, ihr seid fi dalali mubin. Ja? Der Sheikh hat recht gehabt. Ja? Allah hat mich recht geleitet. Alhamdulillah, ich verstehe das. Ich verstehe den Sinn. Und ich bin kein Mitläufer. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Professor zu Ali radiallahu anhu? Dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Person, einen Mann durch dich recht leitet, ist besser als Humur in Ni'am. Rote Kamele. Oder dass Allah eine Person durch dich recht leitet. Wallahi, das ist besser als irgendein anderes Vermögen auf dieser Dunya für dich. Ja, eine Person. Hast ihn recht geleitet in einer Mes'ala. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, wenn jeder jetzt philosophieren würde, dass du den Islam anpasst den Leuten. Nein, die Leute sollen sich dem Islam anpassen, Allahu Akbar. Wir erklären den Islam, sagen den Islam, die Leute leben den Islam. Am Ende werden sie sterben, inshallah ta'ala, wir werden alle sterben. Ja? Und dann was wirst du sagen können? Du sagst, Allah und sein Prophet haben mich gerufen, ich bin entgegengekommen. Ja? Allah sagt, o ihr Gläubigen, gehorcht Allah und seine Propheten, und gerade das habe ich gemacht. Ja? Das habe ich gemacht. Allah hat befohlen, ich habe gemacht. Der Prophet hat befohlen, ich habe gemacht. Nicht nur das, Allah verpflichtet dich nicht das, was du nicht kannst. Was du nicht kannst, musst du nicht machen. Ja? Es ist überhaupt nicht wajib für dich. Ja? Für ihn ist es wajib, er kann es. Für ihn ist es wajib, er kann es. Für ihn ist es wajib, er kann es. Aber du kannst es nicht. Entweder du hast kein Geld, oder du bist in so einer Situation, dass du es nicht kannst. Für dich ist es nicht wajib. Du musst dich überhaupt nicht damit, du musst dir gar nicht den Kopf zerbrechen. Ja? Und Yom al-Qiyamah wird dich Allah überhaupt nicht fragen darüber. Aus seiner Gnade, subhanallah. Das ist, die Religion ist ganz einfach. Ja? Aber dass du die Religion dir selbst anpasst und aus ihr, was weiß ich, zusammenschnitzt, was du möchtest, das geht nicht. Ja? Deswegen sagen die Leute, er ist extrem. Ja, er ist extrem. Er sagt Sachen, die sind extrem. Was ist extrem? Allahu Akbar. Ja? Was ist extrem? Dass ich mich jetzt nicht irgendeinem Hodja anpassen möchte? Nein, Wallahi. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was? Ja? Wenn ihr euch irgendwo uneins seid, dann kehrt zurück zu Allah und zu seinen Propheten. Zu wem gehören die? Khair, inshallah ta'ala. Wir haben ja nicht mehr lange, inshallah ta'ala. Ihr habt es mich ertragen, 40 Minuten, ertragen wir die noch 4 Minuten, inshallah. Taib. Diese Fetwa haben wir, Allahu Alam, wie oft gelesen? 100 Mal vielleicht. Von Abdurrahman bin Hassan. Er sagt: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَعْنَاهَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَدَاهَا أَنَّهُ يُقَاتَلْ حَتَّى يَعْمَلْ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ. Derjenige, der La ilaha illallah, die Ulema sind sich einig. Die Aimma. Die Ulema sind sich einig, wer La ilaha illallah sagt, aber mit dem Herzen nicht glaubt, ja? Mit dem Herzen nicht glaubt, was er gesagt hat, oder mit dem Herzen erkennt La ilaha illallah, die Bedeutung kennt er nicht. Sein Herz versteht die Bedeutung, die richtige Bedeutung von La ilaha illallah versteht sein Herz nicht. Das sind nur Worte, die er sagt. Walam ya'mal bi muqtadaha, und er handelt nicht nach diesen Worten, La ilaha illallah, ennehu yuqatel, so einer wird weiter bekämpft. Gegen so einen wird weiter Krieg geführt, bis er nicht das macht, was La ilaha illallah von ihm verlangt. Von Nefi und von Ithbat. Was ist Nefi? Ha? Was? Leugnen. Und lossagen von all dem, was Allah verboten hat. Halas. An erster Stelle von Schirk. Dass du das verbietest und dass du dich von der Sache lossagst und reinigst. Und von danach, von allen anderen Muharramat. Wal-Ithbat, und dass du akzeptierst und annimmst das, was Allah dir befehlt von Tawhid und allen anderen Befehlen. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Jemand kann kommen und sagen, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala hat mich verpflichtet, dass ich faste. Ich bin ein Muslim, ich muss fasten. Aber ich bin krank. Ich muss jeden Tag irgendwelche Medikamente nehmen. Ich kann nicht fasten. Na? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ist so einer Muslim oder nicht? So einer ist Muslim. Er sagt, Fasten ist nicht nur, dass er Muslim ist, sondern so einer wird vielleicht, inshallah ta'ala, auch die volle Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Ja? Er kann nicht. Aber jemand, der sagt, na, man muss nicht fasten, wenn man arbeitet. Von wer hast du diese Fetwa? Das ist eine Kufr-Fetwa. Ja? Das ist eine Fetwa des Kufrs. Wenn jemand sagt, man muss nicht fasten, wenn man arbeitet, das ist Kufr. Okay? Derjenige, der danach handelt, das ist Kufr. Ohne Wenn und Aber. Ja? Dann werden wieder schon wieder wegen dieser Aussage, wenn die Leute kommen und sagen, schau, er macht Tekfir über denjenigen, der nicht fastet. Das hat keiner von Ahli Sunnah wal Jamaah gemacht. Ja? Wir haben ja nicht gesagt, derjenige, der nicht fastet, ist Kafir. Er ist Fasik. Aber derjenige, der sagt, man muss nicht fasten, er ist ein Kafir. Ja. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist ein wesentlicher, ein großer Unterschied. Ja? Allahu musta'an. Aywa. Diese haben wir auch, Alhamdulillah, erwähnt. Auch von Suleiman ibn Abdullah. Er sagt, Ajma'al ulema, ala enne men qale la ilaha illallah, wa huwa mushrik, ennehu yuqatil hatta ya'ti bit tawhid. Derjenige, die Ulema sind sich einig, dass derjenige, der la ilaha illallah sagt, er ist aber ein Mushrik. Ja? Gegen ihn wird Krieg geführt, Bist du nicht mit dem Tauhid, bist du den Tauhid nicht verwirklicht? Na? Was bedeutet das, was wir gerade erwähnt haben, ist das, was wir am Anfang erwähnt haben. Derjenige, der La ilaha illallah sagt, aber in Wirklichkeit ein Muschrik ist, er betet Tote an, er ruft seine Ustase und seine Schejuch und seine Imame und den verfluchten Teufel oder was weiß ich, was er macht. Ja? Oder den Tagut verehrt. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Er sagt La ilaha illallah, aber in Wirklichkeit ein Muschrik ist. Gegen so einen wird weiter Krieg geführt, bis er nicht mit dem Tauhid kommt, bis er den Tauhid nicht richtig verwirklicht hat. Deswegen, derjenige, der La ilaha illallah sagt, das nicht versteht und danach nicht handelt, er ist kein Muslim. Shabab, merkt euch diese Sache und lasst euch nicht von irgendeinem Jahil, von irgendeinem Vollidioten zum Affen machen, dass er euch sagt, na, er sagt La ilaha illallah, du darfst nicht in sein Herz. Sein Herz interessiert mich nicht. Sein Herz überlassen wir dem Herrscher der Herzen, Allah subhanahu wa ta'ala. Aber seine äußerlichen Taten sagen Kufr, er betet nicht. Ja. Er kämpft fi sabili taghut. Er widersetzt sich der Scharia. Nicht nur, dass er sich widersetzt, sondern er leugnet sie. Allah, Sabibi, die Sachen sind klar. Nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, er ist ein Islamist. Was für ein Islamist? Das sind nur Termine, Ausdrücke, mit denen sie die Leute betrügen und Allahu musta'an viel blöd verkaufen wollen. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayo. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Mushrikin. Fa'in tabu wa aqamu salah wa atau zaka fa khallu sabilahum. Wenn sie Tauba machen, ja, dann sagt also Abdurrahman bin Hassan, verdellet hadi al-Aya al-Karima, ala anna ismetu dami wal-mal la tahsulu biduni hadi al-Thalatha. Ja, li tarattubiha alaiha tarattub al-Jaza' ala al-Shart. Ayo, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn sie Tauba machen, von was Tauba machen? Die Mushrikin. Von was muss? Aywa, wenn die Mushrikin Tauba von Schirk machen. Ja. Wieso kämpfen, nehmen wir an, wieso kämpfen jetzt die tschetschenischen Mujahideen gegen die Tschetschener selber? Ja. Gegen Kadyrov und seine Armee. Warum? Ist das ein Brüderkrieg? Ja. Nein, die kämpfen gegen Mushrikin, gegen Kuffar, gegen Ungläubige. Die beten andere Götter an. Kadyrov und seine Armee und alle seine Polizisten. Ja, und alle seine Politiker, die ihn in seiner Politik unterstützen, sind alle Kuffar. Und jeder, der sagt, nein, das sind Muslime, ist auch ein Kafir. Weil der Koran nicht, er glaubt nicht an den Koran. Und er glaubt nicht an die Sunna des Propheten, alayhi salatu wassalam. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Alas. Ja? Warum kämpfen sie gegen die Brüder? Die Brüder kämpfen gegeneinander. Wie letztens ein Trottel kommt und sagt, in Syrien, Fitna, Muslime kämpfen gegeneinander. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fitna. Das ist die größte Fitna, was du gerade gesagt hast. Du hast Mushrikin, du hast Aleviten, Muslime genannt. Hey. Ja? Schlimmer geht's nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Brüderkrieg. Im Afghanistan kämpfen Muslime gegeneinander. Wallahi, die kämpfen nicht gegeneinander. Ja? Muslime kämpfen gegen Mushrikin, gegen Andersgläubige. Das war jetzt ein bisschen soft, mild. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa in tabu, wenn sie Tauba machen, vom Schirk, ja, und das Gebet verrichten und diese Zakat zahlen, fa khallu sabilahum, dann lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Ja. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Dann lass sie in Ruhe. Jetzt irgendein Präsident kommt und sagt, lass. Wir werden ab jetzt mit dem Islam leben. Wir werden den Islam in Tat umsetzen. Überall. In jeder Sache. In jeder Hinsicht. Was werden die Muslime sagen? Was kannst du sagen? Wie ist dann deine Beziehung gegenüber? Verhallu sabilahum. Dann lass die einfach in Ruhe. Halas. Khulafa Rashidin, Abu Bakr und Omar und Uthman, als sie Eroberungen gemacht haben, sie kommen zu einem Dorf oder zu einer Stadt die Leute sagen, wir nehmen Islam an. Was passiert? Halas, wir gehen weiter, ihr bleibt da. Ihr seid die Herrscher. Das ist euer Land. Dein Haus, dein Land, deine Palmengärten dein Vieh, das gehört dir, du bist ein Muslim. Ja? Und das ist für uns unantastbar. Du bleibst da und Allah, du machst damit, was du willst. Ja? Wir gehen weiter. Die Flagge des Tawhids, die Dauer des Tawhids geht weiter. Jeder, der sich auf den Weg, der sich ja, dagegen stellt und sagt, nein, hier gehst du nicht weiter, Allah, ja? Weg mit dir. Und so weiter ist es gegangen. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn aber jemand kommt und sagt, nein, wir wollen das nicht, dann okay, dann zahlt Jizya. Sagen auch nicht. Was? Dann müssen wir miteinander kämpfen. Wir müssen kämpfen. Wir. Was wollen wir machen? Euch umgehen und sagen, okay, ihr müsst nicht Islam annehmen, ihr müsst nicht Jizya zahlen, ihr bleibt einfach da und wir gehen weiter. Ja? Wie Monaco, eigener Staat im islamischen Staat. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Nein, das geht überhaupt nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala befehlt uns. Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kämpf gegen die, die nicht an Allah glauben und das jüngste Gericht. Ja? Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Wa la yuharrimuna ma harram Allah. Und sie verbieten nicht das, was Allah und sein Prophet verbieten. Ja? Wa la yadinuna din al-haq. Und sie befolgen nicht die richtige Religion. Min alladhina utul kitab, diejenigen, denen das Buch gegeben worden ist, hatta yu'tul jizya, wa hum saghirun, bis sie nicht die Jizya zahlen, erniedrigt zahlen. Halas. Wenn sie Islam annehmen, halas. Wenn sie Jizya zahlen, geht auch. Dann geht's weiter. Wenn sie keins von beiden wollen, was sagen die islamischen Gelehrten? Alle. Al-Qital. Halas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Diese Eier, die wir gerade erwähnt haben, Abdurrahman bin Hassan sagt, verdellet hadir Eier al-Karima. Diese Eier deutet darauf hin, ala ismeti demil wal mal, la tahsulu bidun hadihi thalata. Man kann sein Blut und sein Vermögen nicht unantastbar machen, außer mit diesen drei Sachen. Fa'in ta'abu, min al-shirk. Wenn sie Tauba von Schirk machen, Islam annehmen und das Gebet verrichten und die Zakat zahlen. Fa'khallu sabiluhum, dann lasst sie in Ruhe. In einer anderen Ayah, fa'ikhwanukum fi din, das sind eure Brüder in Religion, in Din. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn die Muslime stärker sind, werden die anderen sie nie, die werden nicht in Ruhe gelassen, bis sie nicht Islam annehmen. Wieso denkt sie ja? Ja? Ist der Dschihad mit der Konvention international verboten? Ja? Wieso denkt sie ja, dass die Kuffar es niemals erlauben werden, dass Muslime sich irgendwo organisieren? Ja? Weil wenn die Muslime stark werden, ja? Wenn die Muslime irgendwann einmal stark werden, sie werden sie nicht in Ruhe lassen. Ja? Das ist haram für die Muslime. Wallah. Das ist haram. Wenn die Muslime stark werden, wie zum Beispiel Osmanen, ja, ist haram für sie, dass sie sie in Ruhe lassen. Was denkt sie ja? Sultan Fatih, der türkische Sultan damals, der osmanische Sultan, denkt sich, Allahu Akbar, Masha'Allah, ja, die Sahaba haben den Islam uns gebracht und wir haben jetzt Istanbul erobert. Ja? Konstantinopel, also Hauptstadt vom Christentum. Ja? Konstantinopel ist schön. Das ist also die Grenze zwischen Asien und Europa. Ja? Und Konstantinopel ist super. Dieser Bosporus, Meer, zwei Kontinente, Mashallah. Wenn es hier so schön ist, wie ist es dann drüben? Ja? Bulgarien. Das müssen wir uns anschauen. Yalla, Bismillah. Und dann sind sie bis hier gekommen. Ja? Allahu Akbar. Wenn wir das einfach so... wie sagt man das? Lassen, dass uns das einfach so entgeht? Nein, wir sind stark. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ju'ila rizqi fi tahta dhilli rumhi. Meine Versorgung ist im Schatten meines Speeres. Wa ju'ila dhullu wal ha'wanu ala man khalafa amri. Und die Erniedrigung ist auf denjenigen, der sich mir widersetzt. Meine Befehle nicht befolgt. Deswegen werden sie niemals erlauben, dass sich Muslime in Afghanistan organisieren. Niemals. Ja? Außer, ja, dass die Muslime unter der Herrschaft eines Taghuts oder eine Schachfigur oder eine Marionette des Westens ist. Ja? Die afghanischen Muslime leben unter der Herrschaft einer europäischen Marionette oder westlichen Marionette. Die Muslime in Tschetschenien werden was unter der Herrschaft einer Marionette aus Kreml, aus Moskau leben. Die ist eine Marionette, mit dem Putin... Ah, oder nicht? Die Muslime in Ägypten, denkt sie wirklich, sie werden erlauben, dass die Muslime in Ägypten stark werden? Oder die Muslime in Syrien? Oder sonst irgendwo? Wisst ihr, was das bedeutet? Die sind dann eine Gefahr für uns. Ja, sie sind Gefahr für unseren Wohlstand. Ja, unsere ganzen Bars werden sie schließen. Ja, unsere ganzen Whiskyflaschen werden sie zerstören. Und, ja, und nicht nur das. Sie werden uns, wenn sie uns nicht zwingen können, dass wir Islam annehmen, das dürfen sie nicht. Ja? Sie werden uns zwingen, dass wir wie Christen leben. Aber das wollen wir auch nicht. Obwohl sie sich zum Christentum bekennen. La haula wa la quwwata illa billah. Ja? Allahu musta'an. Inshallah ta'ala, halas, wir hören hier auf mit Allahs tabaraka wa ta'ala Erlaubnis. Ja? Ich wollte noch eine Sache erwähnen, inshallah ta'ala, die hat noch was damit zu tun, und dann hören wir auf, inshallah ta'ala. Ja? Sheikh Sulaiman ibn Abdullah, rahimahullah ta'ala, sagt, Nutku bi kelimati shahada, delilu le isma, la ala ennehu isma, au yuqal, huwa al isma, lakin bi sharti al amal. Die Worte der Shahada, wenn jemand zum Beispiel kommt und sagt, la ilaha illallah, das ist ein Beweis, das ist einer der Beweise, oder die Bedeutung, dass sein Blut, sein Vermögen und sein Leben unantastbar sind für dich. Ja? Aber das bedeutet nicht gleich, dass diese Worte selbst, ja, ihn vor irgendwas schützen. Aber man kann auch sagen, wer La ilaha illallah sagt und noch dazu Taten ausführt, wie zum Beispiel Salah und Zakah und so weiter, dann ist er hundertprozentig was? Muslim ist für dich Bruder, Allah Akbar. Ja? Aber wenn jemand kommt und sagt, La ilaha illallah, aber er lebt nach Kufr, er hat keine Isma. Wallah, er hat keine Isma. Jetzt nimmst du irgendein Muschrik, irgendein extremer Sufi oder irgendein Rafidi oder irgendein anderer Muschrik, der sich zum Islam bekennt. Wenn er La ilaha illallah sagt, sind seine Taten entsprechend dem La ilaha illallah oder das Gegenteil von La ilaha illallah? Das Gegenteil. Und so einer hat keine Isma. Ja? Aber einer, der La ilaha illallah sagt und nach La ilaha illallah nach Scharia lebt. Ja? Er begeht, wo Yasin Billah, kein Kufr oder Schirk. Ja? Oder etwas, was diese La ilaha illallah zerstört. Er hat Isma. Was bedeutet das? Seine Ehre, sein Leben, sein Vermögen ist für dich unantastbar. Wir sagen, wir haben ja eins erwähnt, wir sagen nicht heilig, sondern wir sagen unantastbar. Allah, das ist für dich. Ja? Verstehst du mich? Alhamdulillahi Rabbil Alim. Halas. Inshallah ta'ala, wir werden hier das nächste Mal erwähnen den Hadith vom Propheten Sallam, wo er sagt, Umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ja? Den Hadith, den wir vorhin erwähnt haben, Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.